Praise the Lord. Hallelujah. Amen. L'Éternel n'a pas, il a pas dit que la raison pour laquelle ses enfants sont détruits, c'est pas les attaques du diable, mais plutôt le manque de connaissance. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. He did not blame destruction or Satan. If you, you know, you can be a son of God and be in bondage. Until you know the truth, you are never free. Die Zerstörung seiner Kinder nicht dem Satan zugeschrieben, sondern der mangelnden Erkenntnis. Weil du kannst ein Sohn Gottes sein und dennoch in Gefangenschaft sein. Und der Teufel tobt sich in deinem Leben aus und tötet und zerstört, tut seine Werke, obwohl du ein Kind Gottes bist, obwohl du zum Herrn gehörst. Donc tu peux être un enfant de Dieu, mais toujours vivre sous la captivité. Et tu vas croire que c'est le diable qui est en train de t'attaquer, mais alors que c'est le manque de ta connaissance qui va te mener à la destruction. Praise the Lord. Hallelujah. Deutéronome 8, the Lord said, He gave us power to get wealth. Deutéronome 8, verse 17 and 18. Er gab uns die Kraft, Reichtum zu erlangen, auch diesen Reichtum zu genießen. Verse 17 said, And thou say in your heart, My power and the might of my hand have gotten me this wealth. You never say it in your heart. So was darfst du niemals aus deinem Herzen, aus deinem Mund aussprechen. Never allow it to be in your heart. Das darf niemals deinem Herzen herausfinden, geschweige denn es auszusprechen. I work hard to get this money. It's evil before Christ. Zu sagen, ich habe hart für dieses Geld gekämpft, dieses Geld ist voll von meinem Schweiß, von meinem Blut, von meinen Tränen, das musst du verweigern. Es darf nur Christus sein, nur er hat sein Blut vergossen. Prends donc garde le pas te dire, c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. C'est quelque chose qui est diabolique. On doit jamais dire des telles choses. Donc si tu as vraiment transpiré pour ton argent, que t'as mérité cet argent ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de très dangereux. Tu dois jamais dire ça. Praise the Lord. Amen. Amen. It is the sweat of Christ Jesus. He sweats so that you will not sweat. Es ist der Schweiß von Christus Jesus. Er hat geschwitzt, damit du nicht mehr schwitzen musst. Parce que c'est la sueur de Jésus-Christ. Il a sué afin que toi, tu n'as plus besoin de transpirer afin d'obtenir cette richesse. If you are sweating to get things done, you better stop even doing it. Wenn du in Schweiß gebadet, he sweats so that you will not sweat. He wants you to rest on him. Wenn du Schweiß gebadet diese Dinge tust, dann weißt du, es ist nicht der Herr, der das durch dich macht, sondern es ist dein eigenes Fleisch. Und er hat sich geopfert, damit du dich nicht mehr opfern musst. Jésus-Christ s'est sacrifié comme ça, toi tu l'as pas te sacrifier. Amen. If you are, you know, if you are sweating, you know, it means he paid in vain. Wenn du he sweat in vain. Dann hat Because no, two people cannot pay the price. Amen. Pay for one, you know. He sweats and you are sweating. You know, I work hard. If you see we are walking, I'm working hard. That's not Christ Jesus. Ja, immer wieder dazu, that's you. Zu sagen, that's man and his death. Ich habe viel gearbeitet, viel reingesteckt, viel Zeit, viel Arbeit, viel Energie. Das ist nicht Jesus Christus. Damit machst du sozusagen das Opfer von Christus sozusagen in deinem Leben nichtig, weil anscheinend bist du ja für dich selbst ans Kreuz gegangen. Im größeren Bild könnte man das dann sagen. Anscheinend bist du ja für dich selbst gestorben. Du hast ja für dich selbst das Blut vergossen. Weil alles, was du hast, ist ja ein Ergebnis von diesem Opfer. Ne? Und entweder hast du dich für dein Leben geopfert oder er hat sich für das Leben, was du jetzt lebst, geopfert. Amen. Donc, parce que si tu crois que toi-même t'as pu... C'est toi qui es la raison pour laquelle tu as eu cette richesse ou quoi que ce soit. Ça veut dire que tout ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix était en vain. Parce que si tu dis que c'est toi qui as transpiré pour avoir cet argent, c'est toi qui as transpiré pour avoir cette maison, ça veut dire que quand Jésus-Christ a sué pour toi sur la croix, tout ça c'était pour rien. Donc on doit vraiment être conscient que tout ce qu'on a vient de Jésus-Christ, tout ce qu'on a vient du royaume des cieux. Et sans lui, on n'est rien. Amen. Amen. You know, whatever sweat you believe you sweat, you cannot compare it to that of Christ. Mm-hmm. Amen. Was immer du an Schweiß schwitzt, verlierst, genau. Du kannst es nicht vergleichen mit dem Schweiß von Christus, den er vergossen hat für dich. Parce que tu peux pas comparer la manière dont laquelle Jésus-Christ a sué sous la croix comparé à toi quand tu transpires, quand tu fais tes travaux ou quoi que ce soit. Only one person that will rejoice to see your sweat. Nur eine Person freut sich, dein Schweiß zu sehen, und das ist der Satan. Christ never rejoices. Der Christus freut sich nicht darüber. Parce que c'est seulement le diable qui se réjouit quand il voit ta sueur. C'est pas Jésus-Christ ne se réjouit pas. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 18, but thou shalt remember the Lord your God, for it is he that giveth the power to get wealth. The power, you know, 17 said, don't say your power has given you. You see, has given you this wealth. Then in verse 18, it said, it is the Lord's power that you are using. And not your power. Ja, in 17 steht, dass du auf keinen Fall sagen darfst, dass es deine eigene Kraft ist, die dir das gegeben hat. Und in 18 wirst du nochmal daran erinnern, dass es die Kraft des Herrn ist, die dir diesen Reichtum gegeben hat. Amen. Und dans 17, verset 17 nous dit de ne pas dire et ne pas croire que c'est notre propre force, à travers notre propre force et puissance qu'on a obtenu acquis nos richesses. Et dans verset 18, il est écrit que c'est à travers l'Éternel qu'on a reçu ça. C'est à travers la puissance de l'Éternel qu'on peut prospérer. You know that we are paying the bank. But it is the Lord's power that is paying the bank. Dass wir der Bank dieses Geld zurückzahlen. Aber es ist das Werk des Herrn, es ist die Kraft des Herrn, die dieses Geld zurückzahlt, sozusagen. Peut-être c'est nous qui payons la banque, qui remboursent la banque, mais on est sûrement capable de le faire à travers la force, la puissance du Saint-Esprit. Amen. You pay the bank, and you say paying the bank are two different people paying bank. You pay the bank is the Lord's gift that is paying the bank. The other side, there is your sweat. But you is the Lord's sweat. Go to Ecclesiastes 2. Yeah. Prediger 2. Und deswegen kannst du dich auch nicht mit den anderen Leuten vergleichen und sagen, ja, genauso wie die einen Kredit abbezahlen, mache ich das auch. Nein, sondern bei ihnen ist es ihr eigener Schweiß, der das abbezahlt, ihre eigene Arbeit, die es abbezahlt. Und bei uns ist der Herr, der das durch und durch abbezahlt hat schon. Donc, si toi, par exemple, tu dois rembourser un crédit à la banque et quelqu'un, un païen doit le faire, ce sont deux personnes complètement différentes parce que eux, ils doivent vraiment le rembourser à travers leur sueur, mais nous, on le fait à travers Jésus-Christ. Verset 26. Prédicat 2, 26. Verset 26. Il dit, « For God giveth to a man that is good in his sight, wisdom and knowledge. The wisdom and knowledge is not the wisdom of man, the knowledge of man, but Christ's wisdom, his own kind of wisdom. » Weisheit und Erkenntnis. And joy. You can see it in there. Amen. Weisheit und Erkenntnis, Prediger 2:26. Es geht um die Weisheit. Es geht um die Weisheit und Erkenntnis vom Herrn, von Christus und nicht die der Menschen. Donc il s'agit de la sagesse et la connaissance et la joie du Christ et pas celle des êtres humains. You can see what he gives us. Eh? You know, he says wisdom, knowledge and joy. But to the sinners he gives travail to gather and to heap up. Praise the Lord. They walk in travail. They walk with their sweat. Arbeiten in Plage, in Schweiß, in Stress, in Kummer. Aber wir sind anders als sie. Amen. Amen. Donc on peut voir que nous on est différents car Dieu donne à l'homme qui se comporte bien à ses yeux la sagesse, la connaissance et la joie, mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui se comporte bien à ses yeux. Amen. Amen. To gather and to heap up, that he may give to him that is good before God. Praise the Lord. Hallelujah. To gather and to heap up, actually is the one paying the bank. Zusammen und zusammen zu schauen. Not me. Erstjenige, der He is the one. derjenige, der aus der Bank zahlt und nicht wir. Donc encore une fois, c'est lui qui rembourse nos dettes et c'est pas nous-mêmes qui le font. Amen. For us, the money is a gift from him, from the Lord. Für uns ist das Geld eine Gabe des Herrn. Pour nous, l'argent qu'on reçoit est c'est Jésus-Christ lui-même qui nous l'offre. It is. It is his own power that do the job. Es ist seine eigene Kraft, die das Werk vollbringt. C'est sa propre puissance qui fait cette œuvre. But to them, you know, those people, not those, those that are there, amen. He gave them travail. They walk in pain. Aber ihnen, bei ihnen ist der Boden verflucht. Sie arbeiten unter Stress und Qual und Kummer. Mais ceux qui n'appartiennent pas à lui, c'est eux qui doivent vraiment travailler dur pour avoir ces choses-là, savoir cet argent ou quoi que ce soit. Amen. Amen. You know, if I'm always somebody and somebody's paying the debt for me and I'm paying the debt myself are two different things. For example, wenn ich jemandem Geld schulde und ich zahle das Geld an diese Person, der ich das Geld schulde, zurück, oder jemand anderes zahlt das Geld an die Person, der ich eigentlich was schulde, ist nicht das Gleiche. You got it too. Si par exemple je dois de l'argent à quelqu'un et ce sont deux choses complètement différentes. Si moi-même je rembourse cette personne ou quelqu'un d'autre paye cette dette pour moi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Rembourse cette dette. Does not want us to live in debt. Er möchte nicht, dass wir in Schulden leben. Il veut pas qu'on vive en dette. C'est all no money in bad luck. Wir sollen niemandem was schulden außer Liebe. On a seulement de voir l'amour du Christ à d'autres personnes et rien d'autre. And that's why he want those debt to be paid off even more than you. Deswegen will er sogar, dass die Schulden noch mehr beglichen sind als du es willst. Ihm gefallen das nicht. C'est la raison pour laquelle lui il veut encore plus qu'on rembourse nos dettes que nous-mêmes. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the debt coming is out of disobedience. It's out of not listening to him. It's out of not knowing him. That's where it's coming from. But now you not submit to him. Don't go there again. Now listen to him and just allow him to walk. Wir haben uns jetzt ihm übergeben und deswegen sollen wir ihm zuhören und er zulassen, dass er arbeitet. Wir sollen nicht mehr aus eigenem Selbstverschulden uns wieder neue Schulden anhäufen. Die wir dann wieder vor Augen haben oder abbezahlen müssen. Donc les dettes qu'on a c'était à cause de la manque à cause du manque de connaissance, mais maintenant il veut seulement rembourser ces dettes là pour nous et pas qu'on puisse encore plus s'endetter. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Just allow him to walk. Lass zu, dass er arbeitet. Permet que le Christ puisse travailler. You know, concerning the terrasse, for example. In der Terrasse beispielsweise. La terrasse. Amen. You know, we always destroy. Father, whatever is not of you, we destroy it. We destroy it and it destroy that credit. Alles zerstört, was nicht vom Herrn ist. Yesterday, the road that we should come and take. We don't need it. Yeah. No letter came. It's impossible. Very funny people. Wir haben immer wieder zerstört. The Lord just said no to it. That is not for my children. Amen. I'm there for them. Amen. Und wir haben immer wieder gebetet, dass alles, was nicht vom Herrn ist, wir das zerstören. Und Priscilla wurde zerstört. Und wir haben diesen Kredit von der Bank nicht angenommen. Und vor ein paar Tagen haben sie uns sogar einen Brief geschickt, dass sie wollen, dass wir wiederum einen Kredit nehmen. Aber das ist einfach nur, die Angebote des Satans. Und die werden wir nicht annehmen, den werden wir nicht Ohr schenken. Wir werden den Willen des Herrn tun. Amen. Amen. Même concernant cette terrasse, on a toujours prié que les plans du diable, on a toujours rejeté et détruit les plans du diable. Et au début, on se demandait pourquoi on n'a pas eu ce crédit-là. Mais c'était parce que l'Éternel lui-même savait avec quoi ce qu'il va fournir pour ses enfants. Et le crédit pour lequel on a été rejeté, on a eu il y a quelques jours encore une fois une réponse. Non, même pas une réponse. Encore une fois, une offre de crédit, or qu'on a, or qu'au début, on n'était même pas qualifié pour. Praise the Lord. Maintenant, c'est le diable lui-même qui essaie de nous donner quelque chose qui ne vient pas du Christ afin de nous écarter du Christ. Don't depend on any savings on earth. Verlass dich auf kein Erspartes hier auf Erden. Ne dépend pas de tes économies, de ton compte d'épargne ici sur Terre. If even it's working for you naturally. Auch wenn es für dich natürlich gesehen funktioniert. Même si ça fonctionne pour toi naturellement, charnellement. You know, there are some that are expert in savings. Es gibt einige, die sind Experten im Sparen. Sie wissen ganz klar, wie man, spart. Sie sind damit aufgewachsen. Il y a certains d'entre nous qui ont été éduqués de cette manière, qui savent comment bien faire des économies. There is no money too big for Satan to steal, kill and destroy. Es gibt kein Geld, was der Teufel nicht zerstören kann. Il n'y a pas d'argent que le diable ne peut pas détruire ou voler. Amen. You might be expert in savings. Be saving, but you know a lot. There's no money that Satan, that is too big for Satan. Du bist vielleicht ein Experte im Sparen und im Anhäufen und Sammeln, aber es gibt kein Geld, was der Satan nicht infiltrieren kann, was er nicht stehlen kann oder zu dem er Zugang haben kann, um es für seine Zwecke und für seinen Plan, seinen Willen zu nutzen. Donc encore une fois, ja, aucun montant que le diable ne peut pas détruire, le diable ne peut pas voler, ou alors que le diable ne peut pas utiliser pour ses propres, pour sa volonté à lui. Amen. Allow Christ to be your savior. Lass zu, dass Christus dein Erspartes ist. Permet que le Christ lui-même soit tes économies. The first church, he was their savior. Bei der ersten Gemeinde war er ihr Erspartes. Exode 12. 2. Mose 12. Exode 12. Amen. Praise the Lord. Once he's leading you, he provides. Wenn er dich führt, dann wird er auch versorgen. He find a way where there's no way. Er findet einen Weg, wo es keinen Weg gibt. Si et il guide ta vie, dirige ta vie, il va aussi fournir. Exode 12, 35 and 36. Exode 12. Verset 35 et 36. He said, and the children of Israel did according to the word of Moses, and they borrowed of the Egyptian jewels of silver, and jewels of gold, and raiment. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. You see that? So that they lent unto them such things as they required, and they spoiled the Egyptians. Praise the Lord. Amen. Ah, you know, he should be there for you. He was there for them. Er sollte für dich da sein, genauso wie er für sie auch gewesen ist. He was there for them. Er war da für sie. The Bible says they spoiled the Egyptians. Wie gesagt, sie haben die Ägypter sozusagen ausgeraubt. La Bible nous dit qu'ils ont. You know what somebody is doing for you? Doesn't know why he's even doing it. He's just giving everything, just packing everything for you. How many can you carry? Und es war so, als ob diese Person, als ob sie überschüttet werden von diesem Reichtum der Ägypter und gar nicht mehr wissen, wohin damit. Und diese Leute gar nicht mehr aufhören zu geben und zu geben. C'était comme si les Égyptiens étaient en train de donner sans cesse, sans réfléchir. You know, here they surely borrow. He said they borrowed. Did they borrow it? You know, something you borrow, you are going to pay back. Mm-hmm. Actually, they did not pay back. Mm-hmm. Because they were not coming. They knew that they were not coming back. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. But he dropped that favor. You know, if they call it give, they may not even listen. But they see it as, let us borrow them. They will come and pay us. Mm-hmm. No, the Lord made their heart. Are you getting it? Mm-hmm. To be flexible towards the children of Israel, so that they can pack out everything out for them. Und eigentlich hieß es, dass die Sachen von somebody to be there for you is Christ Jesus. Eigentlich hieß es, dass dieser Reichtum eigentlich ausgeliehen war von den Ägyptern, aber es war ja nicht ausgeliehen, weil die Israeliten nicht vorhatten, nochmal zurückzukommen und das abzugeben, weil das, was du dir ausgeleist, bringst du ja zurück. Und es war so, dass der Herr das Herz der Ägypter so bearbeitet hat, dass sie ihnen einfach blind diesen ganzen Reichtum übergeben haben, ohne dass die Israeliten sogar Gewalt anwenden mussten. Und es wurde ihm einfach übergeben. Und deswegen sollen wir zulassen, dass der Herr für uns arbeitet, weil wenn Leute uns segnen, das ist auch das Werk des Herrn, dass diese Leute das tun, dass diese Leute sozusagen Kanäle für den Segen des Herrn sind in unserem Leben. Ohne dass sie es wissen. Normalement, les enfants d'Israël devaient s'emprunter ses biens, donc l'argent et l'or et les vêtements. Mais l'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. Donc, on peut voir que si on permet que Jésus-Christ dirige nos vies, il va aussi automatiquement diriger les personnes qui vont nous bénir, ce sera plus des dettes mais plutôt seulement la bénédiction de Jésus-Christ lui-même sans avoir à rembourser ces bénédictions. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you can't even use bank to borrow your money. I cannot the bank notes no longer get it. You can use anything to borrow to be there for you. Er kann alles nutzen, für die Stadt zu sein. For his own purpose. And not for the flesh purpose. Amen. Are you getting it? Aber für seinen Zweck und nicht für den fleischlichen Zweck. Donc, Jésus-Christ peut tout utiliser pour te bénir. Mais quand il s'agit de te bénir, il le fait pour ses... Matthieu 6, pour son propre but, et pas pour des buts charnels. Matthieu 6? Yeah. 6? Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6, verse 26. Verset 26. 26. Praise the Lord. Hallelujah. He said, behold the fowls of the air. But they sow not, neither do they reap. Are you getting it? They sow not, neither do they reap, nor gather unto barn. They don't have savings. Sie haben keine Ersparnisse, weder Konten. Amen. On peut voir ces os dans le ciel, ils n'ont pas de compte de banque alors. But your heavenly Father feeded them. Are you not much better than they? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Is somebody getting something here? Amen. Amen. He was Adam's savings. Er war das Ersparte von Adam. Il était l'économie d'Adam. Jesus did not need any savings to feed thousands. Jesus hat keine Ersparnisse gebraucht, um tausende satt zu machen. Matthew 14. Jésus-Christ n'a pas eu besoin d'économie pour pouvoir nourrir les plus de 1000 personnes. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Matthäus 14. Matthieu 14. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From verse 14, because of time. Verse 14. Matthew 14, 14. He said, and Jesus went forth and saw a great multitude and moved with compassion towards them, and he healed their sick. And when it was evening, his disciples came to him, saying, this is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. Verse 16. But Jesus said unto them, they need not depart. You give them what to eat. Praise the Lord. Amen. You know, you have the solution to our problem. Du hast die Lösung zu einem Problem. Tu as la solution à chaque problème. Amen. Amen. I'm teaching you how to live my life. Ich bringe euch bei mein Leben. They don't need to go out. They don't need to go out. Are you getting it? Ich bringe euch bei mein Leben zu leben. Ihr braucht nicht nach Essen suchen. We don't need to go to the barn. Je vais vous montrer comment vivre ma vie. Vous n'avez pas besoin de chercher de la nourriture. Vous n'avez pas besoin de partir à la banque. Praise the Lord. Hallelujah. The more you, my children bless his house, the more they are there for one another, the more I bless them. The more the manifestation of the blessings seen in your life. Umso mehr meine Kinder, die Kinder Gottes, also Jesus sagt, umso mehr sie für mich da sind, für das Haus Gottes da sind, umso mehr manifestiere ich den, diesen Segen für sie in ihrem Leben, damit sie noch mehr füreinander in Christus da sein können und für mich da sein können damit, weil sie für sich füreinander in Christus da sind. Donc si mes enfants sont là pour ma maison, si mes enfants sont là pour l'un et l'autre, je serai encore plus là pour eux. Praise the Lord. Amen. Verse 17 said, and they say unto him, we have here the 5 loaves and 2 fishes. 18, he said, bring them hither to me. 19. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, praise the Lord. Hallelujah. You know what? You know, it's coming from heaven. It's coming from heaven. Amen. You know, anything of you, you know, learn to depend on heaven. Alles von dir. Lern dich auf den Himmel zu verlassen. Von dort kommst du. Are you getting it? Amen. He said, and looking up to heaven, he blessed and not cursed. Er hat gesegnet und nicht geflucht. I'm not complaining. Er hat sich nicht beschwert. I'm not crying. How is this going to feed everybody? Und gesagt, wie wird das alles, wie werden diese kleinen Krümel die ganzen Leute satt machen? Amen. Amen. Et Jésus-Christ, il a béni ce repas. Il a béni le pain. Il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas posé des questions, il ne s'est pas dit comment ces 5 morceaux de ces 5 pains vont pouvoir nourrir 1000 personnes. Amen. He bless and break. That's all. So easy. Il a béni et partagé. No saving for 10 years. No saving for 5 years. No saving for 2 years. So that I can make that I can feed them. Are you getting it? Things coming from heaven is not through your sweat. Die Dinge, die vom Himmel kommen, nicht durch deinen Schweiß. If you are sweating, then stop. Wenn du schwitzt, dann musst du aufhören. Si tu transpires, tu dois arrêter. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. He blessed and break and gave the loaves to his disciples and the disciples to the multitude. Praise the Lord. Amen. Amen. And they did all eat and were filled. And they took up of the fragments that remained 12 baskets full. From 2 fish and 5 loaves. Praise the Lord. Amen. And they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him into the other side, while he sent the multitude away. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. We read it to verse 26. On va lire jusqu'à 26, on est à 23 maintenant. 23. And when he had sent the multitude away, he went up into the mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. Verse 24. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the 4th watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit. And they cried out for fear. Let me leave them. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, the flesh to believe Christ is a tug of war. Damit das Fleisch, you know, they are afraid again. Christus. You know, somebody that could, you know, The bread could feed thousands. Just with two fish and five loaves. And now you are, there's still fear, anything fear, when it comes to him. You know, it's like the Bible said that. He said, there's a word for it also. A hardy heart. The heart was so hardy. The hardy heart is still everywhere today. The Lord will say you are free. You never believe you are free. You might believe here right now you are free. When you get to the freedom is gone. You never believe again you are free. The hardy heart is a problem. Ja, wir sehen das hier, wie lächerlich es fast schon aussieht, dass man vorher so ein krasses, übernatürliches Wunder gesehen hat, wie tausende von Menschen von so wenig satt geworden sind. Und jetzt ist man ein paar Minuten später in einer anderen Situation und zweifelt wieder komplett alles an, zweifelt wieder den Herrn an und hat wieder Angst in seinem Herzen. Das zeigt einfach, dass das Menschenherz so verhärtet ist gegenüber der Wahrheit, gegenüber der Identität von Jesus Christus und deswegen ja auch dann gegenüber deiner eigenen Identität so verhärtet ist, dass man halt dann wieder in Angst und Panik ist, obwohl man gerade Zeuge eines Wunders war, eine Zeuge von Christus war oder ist. Ja. On peut voir aussi que... Und genauso ist es auch hier, dass du hier hörst, dass du im Glauben sein sollst, dass du ohne Angst wandeln sollst und dann bist du zu Hause und hast wieder Angstzustände und zweifelst wieder. On peut voir que nos cœurs sont souvent endurcis envers la vérité de Jésus-Christ, envers aussi notre propre identité. On peut voir que des personnes qui ont été témoins d'un miracle, quand Jésus-Christ a partagé le pain et les poissons, mais quelques moments après, quand ils étaient sur le bateau, qu'ils ont eu peur et ils n'étaient plus capables à voir la vérité de Jésus-Christ. Et c'est la même chose ici aussi avec nous. On va entendre la parole ici, on va être fortifié dans la parole, mais dès qu'on arrive à la maison, chez nous, alors que n'importe où, au travail ou quoi que ce soit, et quelque chose qui nous enfonce ou alors qui attaque cette vérité, on est directement plus dans la vérité de Jésus-Christ, on n'est plus dans la parole, mais... on se laisse influencer par nos cinq sens. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus did not save to feed thousands. Jesus hat nicht gespart, damit er Tausende satt machen kann. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de faire des économies ou là pour pouvoir nourrir. Je ne vous dis pas de ne pas faire des économies. Und wie gesagt, ich wiederhole mich. I'm not saying don't save, but allow Christ to be your savior. Ich habe nicht gesagt, dass man nicht sparen soll, aber lass zu, dass Christus dein Erspartes ist, dass er der Kopf dieses Ersparten ist. Encore une fois, je ne dis pas de ne pas avoir un compte d'épargne ou quoi que ce soit. On doit permettre que notre motif pour cela est Jésus-Christ, que Jésus-Christ lui-même est notre compte, nos économies plutôt. Ouais. Your savior should not control you, your joy, your peace. Deine Ersparnisse sollten dich nicht kontrollieren, deine Freude, dein Frieden, deine Vanity touch you, touch your life. Are you getting it? Tes économies ne doivent pas influencer ta joie, ta vie. Amen. You can see Felix, that service never control him. If not, he will not bring it out. For God's children. He was not, we did not even think of how to get it back. For him, it's just, I leave it for Christ Jesus. Und genauso that is how you save for Christ. Genauso oft wie bei it's not the money must come back. Hey, I borrowed the church and you know, somebody bought a ticket. It was like tug of war, 500 euro. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Unbelievable. Und you wonder why you fall. You will fall. Your heart is not Christ. Und genauso auch wie bei Felix beispielsweise, dass er nicht zugelassen hat, dass diese Ersparnisse sein Leben kontrollieren, seine Freude, seinen Frieden und seine Sicherheit kontrollieren, weil sonst hätte er es nicht rausgegeben, weil er viel zu beschäftigt gewesen wäre mit dem Gedanken, okay, wie kriege ich es zurück, weil wenn ich es nicht zurückkriege, wann kriege ich es zurück? Und das waren gar nicht seine Gedanken. Seine Ziel war einfach, den Herrn zu gehorchen, ihm zu vertrauen. Und dabei hat er nicht an, keine Ahnung was gedacht, sondern einfach nur an den Herrn. Und weil leider tun das viele von uns nicht. Und wir sind mit den Gedanken so krass dabei, das wieder zurückzubekommen, dieses Geld. Und uns geht es gar nicht um den Herrn vertrauen, weil dann, weil selbst die Bibel sagt ja auch, dass wir, dass selbst die Ungläubigen können, we go there, Matthew 5. Genau, selbst die Ungläubigen können, können die Leute lieben, die sie zurücklieben, ne? Können geben, wo sie es auch wieder zurückbekommen, können ausleihen, wo sie es auch wieder zurückbekommen. Ne, aber das Ausleihen ohne zurückzuerwarten, das Lieben ohne Liebe zurückzuerwarten, das ist halt Christus, ne, und das ist halt übernatürlich und das unterscheidet uns halt von der Welt. On peut aussi voir aussi avec notre frère Félix par exemple, il a pas laissé cet argent, ses économies l'influencer, parce que si c'était le cas, il aurait pas donné ça à l'Église. Pour lui, il s'agissait seulement de donner pour l'Éternel et de, il s'est pas soucié de comment il va être remboursé ou quoi que ce soit. Et c'est la manière dans laquelle on doit gérer nos économies. Si on a les économies, on doit le faire pour Jésus-Christ. Et on doit laisser le Christ lui-même guider ses économies. Praise the Lord. Amen. In Matthew 5, he said, verse 14, because of time, verse 42. Matthew 5, verse 42. Matthew 5. Amen. Mm-hmm. He said, give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. If you have it, are you getting it? Oh. If it is, you know, you have to judge if it is of Christ. It's not to everybody. Amen. It's not giving to Satan. Are you getting it? Mm. Allow it if the motive, the value, the purpose is Christ Jesus. Prüfe, ob dieses Motiv Christus ist und nicht voll vom Fleisch ist. Les choses qui sont remplies de Jésus-Christ et pas de la chair. Amen. Your servant should not control you. Deine Ersparnis sollten dich nicht kontrollieren. Diese Ökonomie ne darf pas te contrôler. Amen. Amen. Service should not control your Jesus. Ersparnisse dürfen deinen Jesus nicht kontrollieren. Diese Ökonomie ne darf pas contrôler ton Jésus-Christ. But your Jesus should control your savings. Aber dein Jesus sollte deine Ersparnisse kontrollieren. Mais ton Jésus-Christ en toi doit plutôt contrôler tes économies. Amen. Amen. I can see it in some of your life already. Amen. You children. How the Lord is the one controlling everything of you. Amen. Amen. I know the other way, those things controlling you. I've seen it. And I marveled. I say, Father, thank you. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Und ich sehe, dass wir in unserem Leben der Menschen hier in dieser Gemeinde Jesus das kontrolliert. Und nicht diese Sachen ihre Beziehung zu Jesus Christus kontrollieren. Et je peux voir ça ici dans vos vies, ici dans les membres de l'église, que c'est Jésus-Christ qui contrôle vos vies, qui contrôle vos économies, et c'est pas l'inverse. For some people, their service is their life. Einige Leute sind ihre Ersparnis ihr Leben. Und nichts kann das antasten. Und nicht mal Christus Jesus. Für certaine personnes, leurs économies, c'est leur Christ. Et rien ne peut toucher leurs économies. You know, right from time, my husband and myself never see saving as a big deal. We never see it as do or die. Von Anfang an waren Ersparnisse für meinen Ehemann und ich nichts Wichtiges oder Herzzerreißendes, wo man halt nicht mehr auf sein Leben klarkommt. Das war halt nie so eine Sache bei uns. Especially me. Und besonders bei mir war das nie der Fall. Et pour moi et mon mari, avoir des économies n'était jamais vraiment important. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, our marriage savings. Let me just give you a little example. Our marriage savings, my husband, we were saving, he was saving it especially. He was saving it. He gave it. You know, my mother-in-law came and, you know, asked of some money that he was in need of money. I said, we have one money somewhere. Let me go and bring it. I gave that money completely to her. And she left. When my husband came, my husband was not happy about it. I said, the money for the marriage. How are we going to celebrate without this money? Praise the Lord. Amen. I thank the Lord that, you know, during this time, we have friends and relations that are also married. And they celebrated it heavily. But for us, there was no money to celebrate. But we are still together today. Mm-hmm. But if you see those ones, they are no longer, the marriage is kaput, everything destroyed, and nothing's working. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Allow Christ to work. Ja, und auch ein kleines Beispiel aus meinem Leben, dass es gab eine Zeit, wo meine damalige werdende Schwiegermutter mich um Geld gebeten hat und gesagt hat, dass sie für eine Sache dringend Geld braucht. Und ich habe mir dann gedacht, wir haben Geld, es gibt einen bestimmten Ort, wo wir Geld haben. Und es war dieses Geld, was mein Ehemann und ich angespart hatten für unsere offizielle Hochzeit, weil wir wollten halt auch groß feiern, so wie unsere ganzen Bekannten, wollten wir es halt auch groß machen und hatten dafür Geld angespart, damit wir das halt uns leisten können. Und als meine werdende Schwiegermutter mich aber dann gefragt hat um Geld, habe ich direkt an diesen Geldtopf gedacht, wo halt dieses Geld für unsere Hochzeit eigentlich war und habe ihr das ganze Geld übergeben. Und als mein Ehemann dann zurückkam und das erfahren hat, war er halt nicht so erfreut darüber. Und ich habe gesagt, ja, aber sie hat das Geld gebraucht, deswegen habe ich ihr das Geld gegeben. Und wie gesagt, zu der Zeit haben halt viele unserer Bekannte auf sehr große und krasse Art und Weise geheiratet, ne? Dass man, keine Ahnung, ganze Straße wird abgesperrt, hier das, Polizeischutz, alles drum und dran, krasse Kleider, 5-mal gewechselt oder sonstiges, all das war halt dabei und wir wollten das natürlich auch nachmachen, wenn nicht sogar toppen, aber jetzt war das ganze Geld halt weg, weil ich es abgegeben habe an meine werdende Schwiegermutter und natürlich, in dem Moment sah es vielleicht nicht so cool aus, nicht so gut aus, aber jetzt rückblickend betrachtet, diese ganzen Ehen, die damals auf diese pompöse Art und Weise geschlossen worden sind, die gibt es viele, viele von diesen Ehen gibt es gar nicht mehr, aber unsere Ehe ist immer noch da wegen Jesus Christus und das ist einfach ein Beispiel dafür, dass man sein Vertrauen halt nicht auf dieses Geld packen soll, sondern auf Christus, weil er am Ende des Tages die Ehe und das Bestehen der Ehe ist. Amen. Quand mon mari et moi, on n'était pas encore mariés officiellement, on était en train d'économiser pour pouvoir fêter le jour du mariage. Et comme c'est lui qui s'occupait, je savais qu'il y avait l'argent quelque part, mais c'est lui qui s'en occupait. Et un jour, ma belle-mère, enfin la femme qui devait être la mère de mon mari, c'était pas encore ma belle-mère, elle était venue, elle avait dit qu'elle avait besoin d'argent. Et moi, je suis parti, j'ai pris l'enveloppe, le couvert où il y avait l'argent, et je lui ai remis ça. Mais quand mon mari est revenu, il n'était pas content, parce que c'était l'argent qu'on voulait utiliser pour fêter. Et on voulait avoir une fête comme nos amis qu'on avait. Donc, ils ont tous eu des grandes fêtes, ils se sont changés plusieurs fois pendant ce jour-là. C'était vraiment des jours que le monde va admirer. Mais je remercie l'Éternel que notre concentration n'était pas vraiment sur l'argent, mais plutôt sur la relation entre nous deux. Et aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui nous a unis, qui nous a unis et qui continue à être ce mariage-là. Parce que si je compare notre mariage, par exemple, avec les amis qu'on avait dans ce temps-là, la plupart d'entre eux ne sont plus ensemble, que des disputes, que des choses bizarres. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours voir Jésus-Christ en tout, et quand on fait des économies, on doit le faire pour le Christ, et que pas que ces économies deviennent notre Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. I have never been ashamed of not celebrating my marriage. Ich habe mich niemals dafür geschämt, dass ich meine... There was some time that we wanted to even go, and there was after some years, we now have, we said, let us, Papa said, we must go and do it now, we must go. For me, I'm not there. I don't know why. I don't even want it. It's not. I don't even know. My desire is not there. My desire is just fully Christ. Anything. There was a time we were, I went to Nigeria. Papa said we must. I said we got there. I did not even measure it. I did not even remember anything at all. So and I've never been ashamed of it. I thank the Lord. That is our. He is our marriage. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Und ich habe mich nie dafür geschämt, dass das halt nicht gemacht worden ist oder dass alle anderen es gemacht haben und ich nicht, weil ich einfach meinen Fokus nicht darauf hatte. Weil es gab öftere Male, wo wir darüber gesprochen hatten und mein Ehemann doch wollte, dass wir das noch nachholen. Aber irgendwie, es war halt nie mein Wunsch. Es war nichts, wonach ich gestrebt habe. Und deswegen bin ich einfach dankbar, dass unsere Ehe einfach Christus ist und das reicht. Amen. On en a parlé avec mon mari de temps en temps, si on veut pas faire cette fête, enfin quelques années après qu'on s'est marié, si on voulait pas encore faire une grande fête et tout. Grâce à l'Éternel, j'y ai pas pensé. Il y avait même un moment où on était au Nigeria, avant d'y aller, on s'est dit, on va aller pour fêter ce mariage, mais on l'a pas fait parce que ma concentration n'est pas du tout là-dessus. Parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est seulement Jésus-Christ. Et je remercie l'Éternel qu'on est capable à garder notre concentration seulement sur lui et pas sur les choses mondaines. Praise the Lord. Hallelujah. Let us learn to have supernatural savings. Lass uns lernen, übernatürliche Ersparnisse zu haben. Amen. On va apprendre à avoir des économies surnaturelles. Amen. Amen. We are neither moth nor rust doth corrupt. Matthew 6. Matthew 6, Vers 19. Matthew 6. Amen. Merci. It's about lay off for yourself treasure in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. It's talking about savings. Sammelt euch viel mehr Schätze. Our savings. Unsere Ersparnisse. Ici, il parle de nos économies. Are you getting it? But lay out for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thief do not break through, nor steal. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Jesus, he did not need to go to bank. You know, you can go to bank, the bank is plighted. Jesus musste dafür nicht zur Bank gehen. Bankrupt. There's nothing. Amen. Mm-hmm. Did you know you have heavenly. Heavenly service. We are, you know, you tap in at any time. Aber wir haben himmlische Ersparnisse, die immer wieder zugänglich sind für uns. Und das kann nichts aufhalten. Da gibt es keine Öffnungszeiten. The other one can finish, but that of heaven never finish. Das himmlische, das irdische hat, ist begrenzt, aber das himmlische ist unbegrenzt. Tu peux, Jésus-Christ n'avait jamais un compte d'épargne. Tu peux aller, tu peux avoir des économies et un jour tu vas à la banque et tu vois que la banque a fait faillite mais dans le royaume des cieux il n'existe pas de faillite donc ton trésor, tes économies sont toujours là et protégées à toujours. Praise the Lord. Hallelujah. But we don't have natural savings, but we have supernatural savings. Wir haben keine natürlichen Ersparnisse, aber übernatürliche Ersparnisse. Amen. Les économies sont pas naturelles, mais elles sont surnaturelles. He said, where your saving is, your heart will be there also. Denn dort, wo unsere Ersparnisse sind, dort wird auch unser Herz sein. Our savings in heaven. Parce que là où nos économies sont, nos cœurs, ils seront aussi. Amen. In Matthew 25, from verse 31 to the end, the Lord talked about the benefit of our supernatural savings. Matthäus 25 spricht Jesus. We close with just two things, then we close. Amen. Go to Matthew 25, please. Matthew 25. Die Vorteile des übernatürlichen Sparens. Maintenant, on va parler vite fait des avantages du. D'avoir des économies dans le royaume des cieux. Matthieu 25. Praise the Lord. It's talking about our savings. Es geht unsere Ersparnisse hier. Amen. From 31. Matthew 25, from verse 31 to the end. Matthieu 25, de 31 à la fin. It says, when the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him. Holy angels are not evil angels. Amen. Die heiligen Engel, nicht die bösartigen Engel. Weil des anges saints, pas des anges. It's not I met angels. Which of the angels? You know, angels meet some people and they meet angels. they don't believe any angels are all. There are evil angels. There are holy angels. Und hier ist auch sehr schön, dass hier auch nochmal heilig steht, weil es gibt heilige Engel, ne, von Christus, und es gibt bösartige, teuflische Engel. Ne, Leute lieben es immer, über Engelserscheinungen zu sprechen, aber man muss sie dahinter fragen, was war das für ein Engel, den du getroffen hast? War es ein Dämon oder war das von Christus gesandt? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, enfin quand il va venir avec les anges qui l'appartiennent, on doit comprendre que tous les anges qui existent ne sont pas forcément du Christ lui-même. Et aussi le diable aussi a ses anges. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, there's a place he said, okay, see who here. In verse 41. Look at it. Then shall he say unto them on the left hand, depart from me, you cursed, into everlasting fire. Prepare for the devil and his angels. Yeah. You can see the other angels there. Is it the other angel? On peut voir les autres anges ici. Are you getting it? That you have angel appear to you. There's angels, something angels. You know, they just see it as something good. Amen. Praise the Lord. Dass dir ein Engel erschienen ist und dieser Engel dir irgendwas gesagt hat und dir irgendwas gegeben hat und dass du dann deswegen denkst, dass du von Gott gesandt bist. Das ist evil. Und es ist traurig, dass einige Religionen sogar darauf basieren, auf solche Erscheinungen. Ja, all this, the founder of religion, all this religion, the founder, all of them met one angel or the other. Yeah, Muhammad, they met something. They all, if you look at them, they all met different things. They are angels and they are all demons. Donc, il est très important de pas seulement croire ces anges qui peuvent apparaître, parce que beaucoup de d'hommes religieux ou alors des gens qui ont créé des religions ont vu des anges, mais ce sont pas forcément des anges du Christ, mais plutôt des anges du diable. On peut voir par exemple Mohammed, par exemple, il a un ange aussi, il est apparu, mais il faut voir aussi comment cet ange est apparu. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 32. Amen. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goat. 33. And he shall set his sheep on the right hand, but the goat on the left. 34. 34. Then shall the king say unto them on the right hand, come ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. The kingdom of heaven have been prepared for us. There we are now, have been prepared for us from the foundation of the world. Das Königreich des Himmels, in dem wir uns jetzt befinden, wurde schon von Anfang der Welt für uns vorbereitet. Amen. Le royaume des cieux dans lequel on se trouve aujourd'hui a été préparé depuis le commencement des temps. Amen. You can see why the Lord, you know, the purpose of the Lord bringing us here to earth. To have his own kingdom, the kingdom of heaven here. Ihr seht, weshalb der Herr uns auf diese Welt gebracht hat, damit wir hier das im sichtbaren Himmel leben. Et si on peut voir la raison pour laquelle l'Éternel nous a placés ici sur terre, pour avoir un ciel visible ici sur terre. 35. Verset 35. For I was hungry and you gave me meat. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in, naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee and hunger and feed thee, or thirsty and give thee drink? Verse 38. When saw we thee a stranger and we took you in, or naked and we clothed thee, or when Saul we did sick or in prison, and we came unto thee. Verse 40. And the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as you have done it unto one of the least of these my brethren, you have done it unto me. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You can see our savings. Ihr seht unsere Ersparnisse. There's no end to it. Da ist kein Ende. Amen. Even in heaven, the Lord is saying thank you. Selbst im Himmel sagt der Herr danke. Amen. At the end, he will still say thank you. Selbst am Ende wird immer noch danke sagen. He's saying thank you right now, and he will still say thank you then. Amen. On peut voir que nos, y a pas de fin à nos économies et nos, l'Éternel est toujours, nous dit toujours merci, que ce soit maintenant ou plus tard dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Then in verse 41. Verset 41. Then shall he say unto them on the left hand, depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepare for the devil and his angels. 42. For I was an hunger, and you gave me no meat. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you took me not in. Naked, and you clothed me not. Sick, and in prison, and you visited me not. Then shall they also answer him, say, Lord, when saw we thee, and hunger, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto them. Then shall he answer them, saying, verily I say unto you, inasmuch as you did it not to one of the least of these, you did it not to me. Is it not wonderful? Praise the Lord. Hallelujah. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous unto life eternal. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So also is Matthew 6, verse 19 and 20. Amen. So auch Matthäus 6, 19 und 20. C'est la même chose dans Matthieu 6, verset 19 et 20. It says, where no thief can break in. Amen. Wo kein Dieb einbrechen kann. Où aucun voleur peut rentrer. And in verse 21 of Matthew 6, say, where your treasure is, your heart will be there. Where your savings is, your heart will surely be there. Wo unser Schatz ist, das wird auch unser Herz. Wo unser Erspartes ist, da wird auch unser Herz sein. Là où il y a notre trésor, nos cœurs, il sera aussi. Praise the Lord. Amen. So we stop there for today. Amen. Amen. Then on Wednesday we start with the next. Amen.